Langsam stehe ich auf. Ich gehe zum dicken Felix hinüber. Er ist gekränkt. Mach dir nichts draus, sage ich. Er meint es nicht so. Natürlich meint er es nicht so, sagt Felix. Trotzdem könnte er mal sein Maul halten. Ich kann schließlich auch nichts dafür, dass ich so fett bin. Und ich bin sicher, unser guter Freund Treu dort vorne kann auch nichts dafür, dass er nie ein Wort herausbringt. So sind wir halt. Stimmt, sage ich. Wisst ihr, was ich glaube? Wirft der dünne Felix in diesem Augenblick ein. Was glaubst du denn? Fragt Janosch. Ich glaube, dass wir alle Helden sind. Helden, wiederholt Florian, den alle nur Mädchen nennen. Wieso ausgerechnet Helden? Weil die Weiber so auf uns stehen, entgegnet Felix. Fett, krüppelig, schweigend, dumm. Genau das sind doch die Typen, auf die die Weiber scharf sind, oder nicht? Davon habe ich aber noch nichts gemerkt, antwortet der dicke Felix. Die Weiber stehen doch auf große Blonde, die was leisten und die beim Film mitspielen könnten. So wie Mattis zum Beispiel. Glaubst du wirklich, dass die Weiber auf so Fette wie mich stehen würden? Mattis ist doch eine Schlange, brummt Janosch. Da sollen sie lieber auf so einen Fetten wie dich stehen. Oder auf Benny. Schaut euch mal Benny an. Der ist doch der Typ, auf den die Weiber scharf sind, oder nicht? Braune, kurze Haare, blaue Augen, nicht fett. Das ist der geborene Weiberheld. Für einen kurzen Augenblick genieße ich die Aufmerksamkeit aller. Habt ihr eine Ahnung, sage ich. Dabei blicke ich an mir herunter. Noch immer trage ich das Pink Floyd The Wall T-Shirt und die schwarze Jeans. Meine Füße stecken in Puma-Diskschuhen mit Drehverschluss. Eigentlich waren sie mal weiß, nun sind sie grau bis schwarz. Es sind die einzigen Schuhe, die ich tragen kann. Ich kann nämlich keine Schnürsenkel binden. Janosch sagt, ich soll mir deswegen nicht in die Hosen scheißen. Trotzdem fühle ich mich mit den Schuhen unwohl. Vielleicht nur Gewöhnungssache. Ich trinke einen Schluck Bier. Ich lasse jetzt kurz was aus, das kann man dann nachlesen. Danke. Wir laufen über den Marktplatz. Er ist fast leer, nur wenige Stände machen heute Profit. Florian kauft sich ein Bier. Er gibt Obacht, dass ihm kein Erzieher in die Quere kommt. Schnell lässt er die Dose in einer Plastiktüte verschwinden. Dann kommt er zu uns zurückgelaufen. Ich habe gehört, dass eine Sexualpädagogin gerade ihre Runde macht, sagt er. Zurzeit soll sie sich in der Praxis des hiesigen Dr. Bärweiler niedergelassen haben. Man könne sie jederzeit sprechen. Ich verwette meinen Bierkrug, dass du dich nicht traust, jetzt zu ihr zu gehen, Janosch. Was sollte ich auch bei ihr, brummt dieser. Mein Sexualleben war scheiße und wird immer scheiße sein. Da kann so eine Sexualtunte auch nichts dran ändern. Du musst dir gar nicht viel reden, antwortet Florian. Sag einfach, du wärst schwul und dein Erzieher fände das nicht so toll. Fände er auch nicht, wirft der dicke Felix ein. Außerdem, fährt Florian fort, denk doch mal an den Gewinn. So ein Bierkrug wolltest du doch schon immer mal haben. Dafür kannst du dich auch ruhig lächerlich machen, oder nicht? Mädchen, du bist ein Wichser, brüllt Janosch lachend. Ich weiß, antwortet Florian, aber wenigstens kein schwuler Wichser. So marschieren wir also zur Praxis des Neuseeler-Arztes Dr. Bärweiler. Sie liegt am anderen Ende des Dorfes. Wir müssen viele Straßen und Gassen durchqueren. Sie sind eng, für Autos kaum passierbar. Erst bei der Neuseeler-Kapelle wird es wieder besser. Hier herrscht reger Verkehr. Die Jungs sind aufgeregt, alle reden durcheinander. Vorschläge und Belehrungen werden abgelassen. Janosch bleibt cool. Er zieht an seiner Zigarette. Gar nichts scheint ihn aus der Ruhe bringen zu können. Wir erreichen das Haus, in dem sich die Praxis befindet. Es ist ein skurriles Gebäude, Jugendstil. Die Fenster sind beschlagen. Schon vor der Türe riecht es nach Praxis. Rechts ist ein Messingschild angebracht. Praxis Dr. Josef Bärweiler. Sprechzeiten Montag bis Freitag 8 bis 14:30 Uhr ist darauf zu lesen. Darunter hängt ein Flugblatt mit folgender Aufschrift. Sex and So, die Beratungsstelle für Jugendliche und Erwachsene, die sich am Sex erfreuen. Vom 3.1. bis 12.1. haben wir uns in der Praxis Dr. Bärweiler niedergelassen. Beratungsstelle auch ohne Anmeldung, 8 Stunden täglich. Neben dem Text ist ein Junge gezeichnet. Er hält sein Geschlechtsteil und lacht. Darunter die Sprechblase, auch Homosexuelle sind bei uns herzlich willkommen. Florian, den alle nur Mädchen nennen, deutet auf diese Blase. Siehst du, sagt er, das ist genau das Richtige für unseren Janosch. Und damit schiebt er ihn in die Türe hinein. Wir laufen den beiden nach. Die Praxis befindet sich im Erdgeschoss. Wir müssen keine Treppen steigen, das freut mich. Treppen steigen bedeutet immer Schmerzen haben. Und auf Schmerzen habe ich jetzt keine Lust. Janosch klingelt. Mit einem lauten, krächzenden Ton öffnet sich die Türe von selbst. Wir treten ein. Ein glatt gestrichener blauer Teppichboden, an dessen Rändern sich strahlend weiße Wände erheben, empfängt uns